Kundgabe 4752. Empfangen am 2.10.1949. Verehrung der Gottesmutter. Alle geistigen Fragen werden euch beantwortet werden, weil sie zur Klärung beitragen, wo Wahrheit vom Irrtum unterschieden werden soll. Es ist aber stets Voraussetzung, dass euch an der reinen Wahrheit gelegen ist. Denn so wie in euch das Verlangen vorherrschend ist, bestärkt zu werden in einer schon bestehenden Anschauung, seid ihr auch nicht empfangsfähig für die reine Wahrheit. Ihr müsstet bitten um diese und die rechte Antwort empfangen wollen. Meines irdischen Leibes Mutter war von Ewigkeit dazu ausersehen, Gebärerin des Erlösers der Menschheit zu sein, weil sie eine Lichtseele besaß, die ihrer hohen Mission wegen sich auf der Erde verkörperte, also rein und vollkommen genannt werden konnte im Vergleich zu ihren Erdenschwestern. Sie musste aber dennoch einen schweren Lebensweg zurücklegen, um zu höchster Glückseligkeit zu gelangen im geistigen Reich, um ein rechtes Kind Gottes zu werden, um das höchste Ziel zu erreichen, die völlige Vereinigung mit mir. Mit der Erfüllung ihrer Mission erwarb sie sich wohl das Anrecht, als heiligstes Wesen im geistigen Reich zu gelten, denn sie war zum Ebenbild Gottes geworden durch den Leidensweg, den sie auf Erden zurücklegen musste. Sie war durch die Liebe zu mir in einen Leidenszustand versetzt worden, der auch ihren Körper vergeistigte. Und also war sie ein leuchtendes Vorbild einer Mutter, die tiefstes Leid trug um ihr Kind. Dennoch ist die göttliche Verehrung, die ihr von Seiten der Menschen erwiesen wird, nicht nach meinem Willen, denn sie ist wohl die Mutter meines irdischen Leibes gewesen. Im geistigen Reich aber ist sie eine Lichtgestalt, die voller Liebe und Weisheit euch Menschen verhelfen möchte zum Licht und also zur Glückseligkeit. Glückseligkeit im geistigen Reich kann es nur geben im Zusammenschluss mit mir. Den Zusammenschluss mit mir aber findet eine Seele nur durch bewusstes Streben und innige Verbindung mit mir. Also muss ich als einzig erstrebenswert die Gedanken dessen erfüllen, der selig werden will. Er muss die Verbindung suchen mit mir im freien Willen, unbeeinflusst von geistigen Kräften, weil, wenn diesen Kräften es gestattet wäre, ein jeder Mensch ihren Einfluss spüren würde. Da ihre Liebe übergroß ist zu den Menschen, denen sie helfen möchten. Die Seele ist im freien Willen mir abtrünnig geworden. Sie muss im freien Willen zu mir zurückkehren. Jede Beeinflussung von Seiten der Lichtwesen wäre eine Beschränkung des freien Willens. Der Akt des freien Willens ist der aus eigenem Antrieb mir zugewandte Wille, der sich äußert in der bewussten Verbindung mit mir. Und dieses Bestreben werden die Lichtwesen unterstützen in jeder Weise. Jede Verehrung eines Lichtwesens aber ist falsch, gelenkter Wille. Die Lichtwesen stehen in der Liebe zu mir und ehren und preisen mich stets und ständig und wollen niemals für sich eine Ehrung durch Menschen annehmen, weil sie in mir das anbetungswürdigste Wesen erkennen und in ihrer demütigen Liebe zu mir jede Ehrung für sich zurückweisen, da sie diese als mir allein zustehend empfinden. Wer sich des rechten Verhältnisses der Lichtwesen zu mir bewusst ist, deren Liebe zu mir zu hellster Glut entfacht ist, dem wird es auch verständlich sein, wie abwegig die Gedanken der Menschen sind, die eine solche Verehrung der Gottesmutter zollen, wie es der Fall ist. Und sie werden es verstehen, dass es nicht mein Wille sein kann, weil sich die Menschen gewissermaßen einen zweiten Gott schaffen, ein Wesen, dem sie Anbetung und Ehre zollen, die es nicht annehmen will, weil der Mensch nur immer danach trachten soll, die Verbindung mit mir herzustellen, um auf Erden noch zum Ziel zu gelangen. Amen.